Und ich hab in meinem Leben noch nie Kinder gezogen, ja. Noch nie, ja. Nee, ich hab wirklich Kinder gezogen, ja. Hast du schon verraten? Aber ich hab noch nie Kinder gezogen, ja. Seit wann soll ich Kinder ziehen, wenn ich Kinder ziehen kann? Weil warum soll ich Kinder ziehen, wenn ich Krebs ziehen kann? Weil warum soll ich Kinder ziehen, wenn ich Krebs ziehen kann?